Arbeitslosigkeit. Ich versenke Kack und Mist, was nie zu spät gekommen. Hab jeden noch zu beschissenen Auftrag angenommen. Lass mich weiter drauf ausbeuten und unterdrücken, weil ich sonst der Nächste bin, den sie nach Hause schicke. Hab ich Stress und auf Freizeit für lächerliches Geld und hatte mir mein Leben eigentlich mal anders vorgestellt. Immer öfter frag ich mich in schlafloser Nacht, was hab ich mir denn eigentlich dabei bloß gedacht? Mein Leben so mit ehrlicher Arbeit zu verschwenden, um irgendwann vielleicht ja doch auf der Straße zu Ende. Und ich sage mir, aus diesem beschissenen Leben muss es doch noch irgendeinen Ausweg geben. Mein Lieblingsraum kommt mir dann in den Sinn, dem ich Bundestagsabgeordneter bin. Das ist das Politik. Das ist das Politik. Das ist das Politik. In Deutschland. Das ist das Politik. Das ist das Politik. Das ist das Politik. In Deutschland. Ich würde monatlich die Klienten kassieren und in mein Auto und Modellbesuche investieren. Dazu die Aufwandspauschale fürs reichlich Wesen, nur fürs Anwesen sein und Bildzeitung lesen. Ich würde jeden Abend mit meinen Fraktionskollegen in Hof ohne Bars politische Streitkultur pflegen. Und wenn das Fernsehen mich packt, dann bin ich so frei und mach auf Staatskosten eine Dienstreise nach Hawaii. Wäre herrlich einfach jeden Tag nur da zu sitzen, anstatt für Hungerlohn bei körperlicher Arbeit zu schwitzen. Nur die Hand zu heben, wenn das Fraktionskollegen tun, um mich dann gleich von dieser Anstrengung auszuruhen. Wenn Parteifreunde von mir ihre Reden beenden, darf ich das nicht verschlafen, sondern muss bald verschwenden. Dafür hab ich ja dann Gelegenheit, um abzuschalten, wenn alle anderen Vereine ihre Vorträge halten. Das ist das Politik. Das ist das Politik. Das ist das Politik. In Deutschland. Das ist das Politik. Das ist das Politik. Das ist das Politik. In Deutschland. Kompetenz und Wissen, wer das wirklich gefragt. Am besten fährt man dort, wenn man möglichst wenig sagt. Ich würde still und unauffällig meine Zeit vergammeln. Richtig fleißig wär ich nur beim Bonus meinen Sammel. Ich hätte dicke Rolex und einen strammen Bauch und ein Luxus-Apartment, selbstverständlich auch. Was die Partei mir vorschreibt, würde ich alles beschließen und ansonsten nur mein sorgenfreies Leben genießen. Die dummen kleinen Bürger würden von mir aus gelacht, denn im Gegensatz zu euch hab ich es ja zu was gebracht. Schließlich sitze ich ja wohl im Reichstag drin, womit bewiesen ist, dass ich etwas viel Besseres bin. Verantwortlich wäre ich ja in um mein Gewissen, sowas brauch ich da nicht mehr, also drauf geschissen. Was interessiert mich eure Renten und Hungerlohn? Ich geh bei vollen Zügen schon mit 50 in Sanktion. Das ist das Politik. Das ist das Politik. Das ist das Politik. In Deutschland. Das ist das Politik. Das ist das Politik. Das ist das Politik. In Deutschland.